Der Großmeister hält in einer Loge eine politische Agitationsrede. In den Logen stehen im Vordergrunde der Teilnahme die Arbeitsgebiete, Kampf gegen den Klerikalismus und Einziehung der Kirchengüter, freie religionslose Volksschule, freies, geheimes, unmittelbares Wahlrecht. Außer diesen Gegenständen wird auch über den israelitischen Patronageverein, über die Lehren Ferres, die serbische Frage und vieles andere der Art in Vorträgen und Erörterungen verhandelt, auch viel Geld zu den einschlägigen Zwecken gesammelt. Und weiters? Die ungarischen Logen sind also politische Vereinigungen, die im Wesentlichen radikalsozialen Bestrebungen huldigen. Von dem, was wir Freimaurerei nennen, sagt das Mecklenburgische Logenblatt, lesen wir im Orient nichts. Damit wäre also aus freimaurerischem Munde selbst der Beweis für die Richtigkeit unserer Behauptungen erbracht. Dass die Brüder Kossuth, Klapka, Martinovic und andere Mitglieder der Loge waren, ist nach dem Mitgeteilten eigentlich selbstverständlich. Wie aber steht es nun mit Österreich? In Österreich ist die Freimaurerei seit dem Jahre 1794 bzw. 1801 verboten. Allein alles, was verboten ist, ist nach einem bekannten Witzwort bei uns erlaubt, folglich auch die Freimaurerei. In Wien allein gibt es derzeit 14 Logen, die sämtlich der ungarischen Großloge unterstellt waren und ihre rituellen Arbeiten in Pressburg verrichteten. Ihre Namen und das Jahr der Gründung seien hier angeführt. Humanitas 1871, Zukunft 1874, Sokrates 1874, Eintracht 1875, Schiller 1875, Freundschaft 1877, Treue 1888, Goethe 1892, Lessing zu den drei Ringen 1897, Pionier 1898, Kosmos 1907, Zur Wahrheit 1913, Gleichheit 1913, Fortschritt 1917. Vier von diesen 14 Logen bestanden in Wien unter anderem Namen, arbeiteten aber unter demselben Großmeister vom Stuhle. Die Loge Sokrates hieß hier Humanitärer Verein Einigkeit. Die Loge Schiller nannte sich der Polizei gegenüber Bildung. Die Loge Zukunft verbarg sich hinter dem literarischen Geselligkeitsclub. Und die Loge Eintracht wurde gedeckt durch den nichtpolitischen Verein Einigkeit an der Donau. Der Versammlungsort der meisten dieser Logen ist Wien 1, Dorotheagasse 12. Außerhalb Wiens bestehen noch Logen und Kränzchen in Asch, Brünn, Franzensbad, Haida, Karlsbad, Marienbad, Pilsen, Prag, Reichenberg, Saatz, Teplitz-Schönau und Tetschen an der Elbe. Die Logen von Abbazia, Linz, AD und Salzburg sind während des Krieges entweder eingegangen oder wurden vorsichtshalber gedeckt. In C. van Dalens Kalender für Freimaurer von 1915 werden sie zum letzten Male angeführt. Sie werden aber bald zu neuem Leben erwachen, zumal sie es jetzt nicht mehr nötig haben, ihr politisches Streben unter dem geheimnisvollen Teppich der Loge zu verbergen. Die Gesamtzahl der Mitglieder wird mit rund 1100 angegeben, wobei aber wohl nur die derzeit tätigen Mitglieder zu verstehen sind. Die stärkste Loge ist die Humanitas mit gegenwärtig 237 Brüdern. Sie unterhält zwei Kinderasyle, und zwar in Kahlenberger Dorf und in Saubersdorf. Nach dem Rechenschaftsbericht von 1909 werden dort 77 Kinder nach den Grundsätzen der königlichen Kunst erzogen. Die Gesamtkosten für die Erhaltung beider Anstalten betrugen im Jahre 1909 rund 47.000 Kronen, die zum größten Teil von den jüdischen Logenbrüdern und deren Angehörigen aufgebracht wurden. Ob es sich dabei um eheliche Kinder christlicher Eltern oder um uneheliche Kinder freimaurerischer Väter handelt, lässt sich aus dem Berichte leider nicht entnehmen. Das Vermögen der Kinderasyle betrug am 31. Dezember 1909 nach den Feststellungen der Revisoren S.N. Ehiger, T.H. Deutschland und S. Österreicher über 261.000 Kronen. Von den Wiener Freimaurerlogen oder einzelnen ihrer Mitglieder wurden ferner noch gegründet der philanthropische Verein, das Heim für obdachlose Familien, der Verein zur Ausspeisung hungernder Schulkinder und andere. Der Verein gegen Verarmung und Bettelei wird als eine Schöpfung der Loge Schiller bezeichnet, desgleichen der Findlingshort. Wenn man dann aber hört, dass die Loge Goethe bloß 2 Kinder und 2 Erwachsene unterstützt, die Loge Lessing ihre Hilfe gar nur einem Mann und 2 Frauen gewährt im Jahre 1902, so wird man mit dem Urteil vorsichtig sein müssen, zumal die christlichen Wohltätigkeitsvereine denn doch ganz andere Ergebnisse aufzuweisen haben. Aber, meint Bruder Nathan Grundmann am 25. Oktober 1905 in der Loge Humanitas, eine Loge darf eben nie zu einem Wohltätigkeitsverein herabsinken. In der Loge soll wohl der Geist durch schöne Reden ergötzt, auch soll Wohltätigkeit gefördert werden. Doch dazu brauchen wir keine Freimaurerei. Also wozu denn sonst? Wozu wir eine Loge brauchen, das lehrt, dazu begeistert uns die Geschichte. Bruder Nathan Grundmann denkt dabei offenbar an die Geschichte der Französischen Revolution und an die Revolutionen auf der ganzen Welt überhaupt, die ja im Wesentlichen Werke der Freimaurer waren, wie noch bewiesen werden wird. Nebenbei bemerkt ist auch die Freie Schule eine Gründung der Freimaurer. Die Loge Pionier, deren hammerführender Meister damals der spätere Abgeordnete E.V. Zenker war, gründete zunächst den Verein zur Erhaltung einer freien Schule, dann den Verein Freie Schule selbst. Vergleiche der Zirkel, Wien 1903, 20. September, Freimaurerisches Wochenblatt. In der Öffentlichkeit wurde stets bestritten, dass der Verein Freie Schule eine freimaurerische Gründung sei. Heute wird es offen zugegeben. Bruder Zenker, bei beiden Vereinen tätig, war aus der Loge Humanitas hervorgegangen. Abgeordneter Freiherr von Hock, der stets im Zusammenhang mit der Freien Schule genannt wird, ist ebenfalls Freimaurer, desgleichen Dr. von Licht, Professor Redlich und viele andere. Sieht es nun mit der Wohltätigkeit nicht geradezu glänzend aus, so steht es umso besser mit der Politik. Weil die Freimaurer im Verdachte standen, Politik zu treiben, blieb das Verbot in Österreich auch aufrecht und man ließ sie bloß in der Form von humanitären Vereinen zu, obwohl allgemein bekannt war, dass sie tatsächlich Logenarbeiten verrichteten. Und zwar in Ungarn, zuerst in Neudörfel, dann in Pressburg. Unter Logenarbeiten versteht man jene rituellen Handlungen, die nur in einer echten und gerechten Loge vorgenommen werden können, so die Aufnahme von Lichtsuchenden, Beförderungen, Affiliationen, Ausschließungen und so weiter. Ausdrücklich wird in der Geschichte der Loge Humanitas zugegeben, dass diese Logen und humanitären Vereine identisch sind und ein und dieselbe freimaurerische Vereinigung mit denselben Mitgliedern und derselben Verwaltung bilden.